der libertäre Radio-Podcast vom anarchistischen Radio Berlin. Jeden Monat mit den ernsten und den skurrilen Themen aus aller Welt. Aus libertärer Perspektive. Willkommen zum Dezember-Rückblick des libertären Podcast. Das sind diesmal unsere Themen. Wiederkehr, alte und neue Debatten in der US-amerikanischen Linken. Wieder auf die Straße, Sparkurs in Spanien entzürnt die Bevölkerung. Zuwider, Extremismuskeule nicht einmal umsonst. Und natürlich enthalten wir euch nicht vor, wo letzten Monat die Anarchie herrschte. An dieser Stelle jedoch zunächst eine Anmerkung in eigener Sache. Wir wollten eigentlich mit einem Beitrag zum aktuellen sozialen Aufstand in Slowenien beginnen. Aufgrund der Materialfülle und auch um dem Thema wirklich gerecht zu werden, haben wir uns allerdings entschieden, den Beitrag auszulagern und werden ihn hoffentlich im Laufe der nächsten Tage auf unserem Blog online stellen. Das Thema Rassismus und insbesondere die Frage, wie Antirassismus heute aussehen kann, sind zurzeit ganz heiße Themen in linksradikalen Kreisen. In A.K. Thompsons Buch Black Bloc, White Riot geht es unter anderem darum, in welcher Weise diese Themen in der US-amerikanischen Bewegung der letzten 13 Jahre verhandelt wurden. Wir nutzten die Gelegenheit, dass der Autor in Berlin war, für ein kurzes Interview und dokumentieren hier einige seiner Antworten in Kombination mit Audios aus den Protesten von Seattle und Occupy Wall Street. Right now we're having a standoff against the cops. And if you see them up there with their water cannons and tear gas, yeah. This is people power in action. This is the start of the revolution. So my name is A.K. Thompson. I am in Berlin tonight to talk. Ich heiße A.K. Thompson und ich bin heute in Berlin, um über mein Buch Black Bloc, White Riot zu sprechen, das 2010 bei AK Press erschienen ist. Ich schrieb dieses Buch, weil ich aktiv an den Kämpfen gegen die Globalisierung der Konzerne zu Beginn des 21. Jahrhunderts teilgenommen hatte. Wie viele andere auch, haben mich die Debatten in diesen Bewegungen ziemlich bewegt, besonders die Diskussionen um die Gewaltfrage und die Debatten darüber, was es zu bedeuten hatte, dass eine Bewegung gegen Themen wie den Neoliberalismus oder die Globalisierung der Konzerne sich im globalen Norden vor allem aus Aktivistinnen zusammensetzte, die weiß waren und der Mittelklasse angehörten. Sprich Aktivistinnen, die relativ viele soziale Privilegien hatten. Ich fand, dass die Art und Weise, wie diese Diskussionen aufgelöst wurden, weder zufriedenstellend war, noch echte Ergebnisse erbrachte. Und diese Fragen sind seit dieser Zeit immer wieder in Bewegungen aufgetaucht. Auch in der jüngsten Occupy-Bewegung. So right at the beginning of anti-globalization struggles in North America, people began pointing out what they perceived. Direkt nach dem Beginn der Anti-Globalisierungskämpfe in Nordamerika begannen die Leute auf etwas hinzuweisen, was sie als den vorherrschenden weißen Charakter dieser Bewegung verstanden. Und das erschien ihnen ungewöhnlich. Insbesondere deswegen, dass sich die Bewegung selbst mit Problemen auseinandersetzte, die letztlich Angelegenheiten von People of Color waren. Die Frage der Globalisierung oder des Neoliberalismus betraf nicht nur die Menschen im globalen Süden unverhältnismäßig stark, dasselbe galt auch für People of Color auf der Nordhalbkugel. Allerdings waren diese Menschen für viele der anfänglichen Kommentatorinnen der Bewegung nicht sichtbar. Der erste wichtige schriftliche Text zu dieser Frage war ein berühmt gewordener Artikel von Elizabeth Petita Martinez mit dem Titel Where Was the Color in Seattle, der, glaube ich, im September 1999 veröffentlicht wurde. Das war eine wirklich wichtige Frage und ich denke, sie hat eine Menge bedeutsamer Debatten bewirkt. Und obwohl die Leute sehr gut darin waren, herauszuarbeiten, welche Gefahren eine Bewegung birgt, die vor allem aus Weißen besteht, vor allem bei einer Bewegung, die zu diesen Themen arbeitet, stellte niemand die fundamentalere, viel grundlegendere Frage. Warum machten all diese Weißen in dieser Bewegung mit? Was trieb sie dazu, an diesen Kämpfen teilzunehmen? Das ist also eine der Fragen, die mich veranlassten, dieses Buch zu schreiben. There's people that have never ever, like myself, been active at all. I think that the real challenge that we face. Ich meine, die wirkliche Herausforderung, der wir gegenüberstehen, ist, dass das Bezugssystem, das die radikale Linke gegenwärtig verwendet, um diese Fragen zu beantworten, in einigen Aspekten nicht zufriedenstellend ist. Die Art und Weise, wie die Bewegung auf diese Kritik reagierte, waren Bemühungen, einschließender zu sein. Allerdings geht damit die Vorstellung einher, dass People of Color sich an unseren Bewegungen zu beteiligen haben, beziehungsweise, dass wir einfach unsere politischen Themen derart überarbeiten würden, dass sie dann auf einmal bei allen ankommen. Somehow rework what our political issues are so that all of a sudden they resonate with everybody. So if we have to rip at the town, we rip at the town? If it came to that, yes, I really would. I have no problem with it because, hey, they're ripping it up anyway. When we look at the history of this question, though, I think some of the most significant contributions came from. Wenn wir uns allerdings die Vorgeschichte dieser Fragestellung mal anschauen, werden wir, denke ich, feststellen, dass einige der wichtigsten Beiträge dazu von Leuten der Black Power Bewegung in den USA kamen, etwa durch Stokely Carmichael und Charles Hamilton. Diese beiden wiesen darauf hin, dass, obgleich es einen gewissen Sinn ergab, dass sich weiße Menschen an den Kämpfen von People of Color und ihren Organisationen aktiv beteiligen wollten oder diese Kämpfe unterstützten, und obwohl es bis zu einem gewissen Grad Sinn ergab, dass Weiße ihre Organisationen öffnen wollten, damit sie auch stärker auf Probleme von People of Color eingehen konnten, blieb dennoch die Tatsache, dass das, was eigentlich für eine sinnhafte antirassistische Zusammenarbeit erforderlich war, eine Organisierung der Leute in ihrer eigenen Umgebung auf Grundlage einer eigenen Basis war. Es ging darum, ein besseres Verständnis ihrer eigenen Probleme zu erlangen und auf dieser Grundlage mehr zu einem gemeinsamen Bündnis einzubringen als einfach nur guten Willen. Sprich, ein klares Verständnis der Probleme und was diese mit ihnen zu tun hatten. Und dann auf dieser Grundlage herauszuarbeiten, wie diese Fragen sich mit jenen der Communities of Color überschnitten. I think that one of the things that was most striking to me about Occupy was how so many of the debates that took place. Ich denke, dass eines der Dinge, die ich so frappierend an Occupy fand, die Tatsache war, dass so viele der Debatten, die bereits während der Kämpfe gegen die Globalisierung der Konzerne zu Beginn des 21. Jahrhunderts diskutiert worden waren, nun Wort für Wort in der Occupy-Bewegung erneut durchgekaut wurden. Es war so, als ob wir die Lehren früherer Kämpfe irgendwie wieder vergessen hätten. Oder was vielleicht auch wahr ist, wir diese vielleicht nie wirklich gelernt hatten und deswegen wieder von neuem anfangen mussten. Und da mir die Geschichte wichtig ist und weil mir die vergangenen Kämpfe wichtig sind, aufgrund der Schlüsse, die wir potenziell daraus ziehen können, denke ich, dass wir in dieser neuen Phase des Kampfes zu diesen älteren Debatten zurückkehren sollten, um zu verstehen, was die Probleme waren, aber auch um zu sehen, ob wir Dinge vielleicht missverstanden haben und was wir heute besser verstehen können. What the issues were, but also how we might have misunderstood them and how we can better understand them today. Der rigide Sparkurs der konservativen Regierung in Spanien treibt die Menschen scharenweise auf die Straße. Die Lebenssituation vieler Menschen wird immer katastrophaler und sie wird sich in absehbarer Zeit auch nicht verbessern. Wir sprachen mit einem Genossen aus der antiautoritären Szene in Madrid, der uns einige interessante Einschätzungen zu den Protesten in Spanien und deren Perspektive gab. The groups and the people and the movement now has been hit really hard. Because we are having a year of. Die Gruppen und Menschen der Bewegung sind gerade sehr starken Angriffen ausgesetzt. Es war ein Jahr mit Reformen, Reformen, Reformen. Letztens gab es beispielsweise eine sehr krasse Reform der Arbeitsbedingungen. Die Leute können jetzt viel einfacher gefeuert werden. Es ist nicht mehr so einfach, eine feste Einstellung zu haben. All diese Sachen. Ähnlich wie in Deutschland bereits, mit Minijobs und so weiter. Alles in diese Richtung und diese Art von Sachen, die es bei uns früher nicht gab. Und das war dann so, krass, was da geht, wir müssen jetzt 2-3 Monate was dazu machen und viel arbeiten. Aber jetzt gibt es diese Art von Reform alle 2 Wochen. Jetzt was zum Thema Bildung, kaum ist ein Monat vergangen, was zum Gesundheitssystem. Ein konkretes Beispiel. Gerade arbeiten sie an einem neuen Bildungsgesetz, das richtig angsteinflößend ist, richtig krass angsteinflößend. Weil wenn du den Text liest, dann siehst du, dass sie total häufig von moralischen Werten sprechen. Für uns klingt das total nach Franco. Als ob das Problem darin bestünde, dass die Kinder nicht die richtigen Werte haben. Also müssen wir uns jetzt mehr auf die Werte konzentrieren. Sie wollen jetzt zum Beispiel das Abtreibungsgesetz ändern, Abtreibungen verbieten. Sie wollen gegen die gleichgeschlechtliche Ehe vorgehen und diese wieder abschaffen, wo sie doch vor etwa 3 Jahren, glaube ich, eingeführt worden war. 3 years ago, something like this. Spanien, Madrid, Sonntag, 2. Dezember. Geschätzte 50.000 Personen, darunter viele RollstuhlfahrerInnen und Familienangehörige von Menschen mit Behinderungen, protestieren gegen Kürzungen staatlicher Mittel für Pflegeeinrichtungen. Madrid, Sonntag, 2. Dezember. Tausende Ärztinnen, Krankenschwestern und Pfleger protestieren gegen eine Privatisierung staatlicher Krankenhäuser. Unter dem Motto »Umarmt eure Krankenhäuser« werden lange Menschenketten rund um die staatlichen Kliniken gebildet. So, even though the general strike has been successful, because it's been the biggest. Es stimmt, dass der letzte Generalstreik erfolgreich war. Immerhin war es der größte Generalstreik aller Zeiten. Ich habe mir die Zahlen angeschaut und auch mit Leuten gesprochen, aber das Problem besteht in dem Vakuum. Der Generalstreik hat einfach keinen Inhalt. Wir haben einen Generalstreik und alles stoppt für einen Tag, obwohl er stoppt nicht einmal alles, weil es weiterhin einen Notdienst gibt, weswegen wir einfach dort nichts bewirken, wo es richtig wehtun könnte. In den Fällen, wo das mal passiert ist, merkst du schnell, dass die Macht das nicht erlauben wird. Letztes Jahr gab es beispielsweise den größten Streik von Angestellten in den Flughäfen. Hauptsächlich in Barajas in Madrid kam alles zum Erliegen für einen oder vielleicht 2 Tage. Die Regierung sandte daraufhin das Militär hin und zwang die Leute unter vorgehaltener Waffe zum Arbeiten. Sie sagten einfach, das sei ein kritischer Moment und dass sie das nicht erlauben würden. Warum? Weil das ein Punkt ist, an dem es dem Land wirklich wehtun würde. Weil ein Stopp von 1-2 Tagen an diesem Punkt zu Millionenverlusten führen würde. Im heutigen mobilen Kapitalismus, wenn du wirklich was Empfindliches treffen möchtest, musst du die Mobilität angreifen. Ohne die Mobilität macht es in unseren Ländern, die hauptsächlich im dritten Sektor verankert sind, keinen Sinn, eine Fabrik für 1 Tag oder 2 Tage zu stoppen, da dies keine großen Auswirkungen auf den sozialen Produktionsapparat haben wird. Wenn dann ein Streik passiert und es ist wirklich schwierig, einen Streik im dritten Sektor zu organisieren, weil es sich lediglich um Dienstleistungen handelt und das keine großen Auswirkungen haben wird, und es an diesem Gemeinschaftsgefühl mangelt, den es in unseren Ländern vielleicht zu Beginn des letzten Jahrhunderts gab, deswegen wird es einfach nicht funktionieren. Wo musst du hingehen? Du musst dich auf die Mobilität konzentrieren, auf den Transport oder vielleicht auch auf die Energieversorgung. Zum Beispiel die Stromversorgung boykottieren oder die Hochgeschwindigkeitszüge oder die Flughäfen. All diese Dinge können verdammt wehtun. Boykotting the high velocity train, in the airports, all these kind of things, you really can make a lot of harm. Madrid, Sonntag, 9. Dezember. Zwischen 5.000 und 25.000 Menschen protestieren auf dem Platz Puerta del Sol gegen Reformen im Gesundheitswesen. Madrid, Montag, 10. Dezember. Direktorinnen der 50 öffentlichen spanischen Universitäten protestieren erstmals gemeinsam gegen die Sparpläne in Spanien. Sie kritisieren den unersetzlichen Schaden des Budgets für 2013. Die Erklärung wird an allen Universitäten laut verlesen. You can see that they are not afraid anymore of demonstration. Doesn't matter. Es ist klar, dass sie keine Angst mehr haben vor Demonstrationen. Es ist egal, wie groß diese sind. Ich habe wahre Fluten, wahre Massen an Leuten in Madrid gesehen, wo du im ganzen Zentrum, aber auch drumherum nur Leute siehst. Aber es ist eine Demonstration wie eine große Party. Du gehst hin für einen Tag, eine Menge Leute, eine Menge Spaß, du triffst deine Familie, dann gehst du wieder nach Hause und alles ist in Ordnung. Aber dadurch ändert sich nicht die Politik des Landes. Sie wird es auch nicht. Und dann gibt es einen eintägigen Generalstreik mit Notdiensten. In Madrid kannst du dann immer noch fast alles tun, was du sonst tun kannst. Es gibt vielleicht weniger Züge und vielleicht sind manche Sachen zu. Ich weiß nicht. Ich habe gehört, dass dieser letzte Streik stärker war, dass in manchen Branchen eine Beteiligung von 100% erreicht wurde. Das ist wirklich nicht alltäglich. Aber naja, die Leute scheinen ein wenig verloren. Ich glaube, dass sie immer mehr Angriffe sehen und dass sie Sachen versuchen, die dann aber nicht funktionieren. Deswegen wissen sie nicht so richtig, wohin eigentlich. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Madrid, Barcelona, Freitag, 14. Dezember. Mehrere tausend Menschen protestieren gegen Kürzungen im Bildungsbereich unter dem Motto: Unsere Bildung wird nicht eure Schulden bezahlen. Verschiedene Städte, Dienstag, 18. Dezember. Mehrere tausend Menschen protestieren gegen die Entscheidung, die Renten nicht wie versprochen an die Inflation anzupassen, sondern lediglich um 1% anzuheben. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Und dafür haben wir eine völlig neue Rubrik ersonnen. Aber hört einfach mal rein. Hallo und herzlich willkommen. Ab heute können Sie bei uns erleben, wie spannend und aufregend Einkaufen sein kann. Unser neuer Service bietet Ihnen eine Alternative zum herkömmlichen Einkauf. Und wir möchten Ihnen gleich unseren ersten Knüller vorstellen. Es geht dabei um einen Artikel, der wirklich in keinem Haushalt fehlen darf und von Gütesiegeln aller wichtigen Behörden empfohlen wird. Die Extremismuskeule. Dazu möchten wir die aktuelle Herausgeberin direkt zu Wort kommen lassen, Frau Christina Schröder. Ich habe immer wieder so viel aus zu Ihrem Vorwurf der Gleichmacherei. Wie bitte? So viel aus zu Ihrem Vorwurf der Gleichmacherei. Regie, haben wir da vielleicht eine andere Stimme zum Thema? Demokratie ist eine Überleitung auf ein Thema, welches gerade für den Erhalt unserer Demokratie von außerordentlicher Bedeutung ist. Verstehe ich nicht so richtig. Massive Kürzungen wären ein fatales Signal an die Extremisten im Land. Wunderbar, Sie hören es, meine Damen und Herren. Die Extremismuskeule findet auch an so eloquenten Stätten wie dem Parlament ihre Anwendung. Meine Damen und Herren, der Verfassungsschutz warnt frühzeitig vor Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Nee, das ist jetzt aber nicht so werbewirksam. Wie geht das dann jetzt hier wieder weg? Muss ich befürchten, sehr geehrter Herr Kollege Bandmann, dass Sie mit Ihrem Lob und Dank für die Arbeit des Verfassungsschutzes hier der nächste Politiker sind, der es in überregionale Satiresendungen bringen wird? Wir möchten uns bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für diese Panne entschuldigen. Bei so einer Erstausstrahlung kann natürlich so manches schiefgehen. Wir werden in Zukunft versuchen, qualifiziertere Gäste ins Studio zu laden. Jetzt haben wir aber zwei Mitarbeiter der Bundeszentrale für politische Bildung, die uns die Extremismuskeule ganz praktisch vorstellen möchten. Es herrscht Bombenstimmung in Deutschland. Die Linken fackeln Luxuskarossen ab und die Rechten kontern mit den sogenannten Dönermorden. Einfach herrlich. Mit der Extremismuskeule lassen sich selbst die wahnwitzigsten Vergleiche ziehen. Was? Kaputte Autos und tote Menschen, zwei unterschiedliche Kategorien? Keine Sorge, mit der Extremismuskeule haben Sie eine hervorragende Waffe gegen jeden, der so etwas behauptet. Aber die Extremismuskeule bietet Ihnen einen weiteren Vorteil, hier sehr schön von den Experten der Bundeszentrale für politische Bildung auf den Punkt gebracht. Generell unterscheidet man Rechtsextremisten und Linksextremisten. Die beiden Gruppen sind also an den Rändern der Gesellschaft. Ja, richtig. Wir alle, die keine Extremisten sind, befinden uns in der Mitte und sind Teil der Gesellschaft. Mit dieser formschönen Keule können Sie aktiv dafür sorgen, dass diese lästigen Ränder verschwinden. Denn mit Rassismus oder Antisemitismus haben wir nun wirklich nichts zu tun und schon gar nicht was dafür. Aber so ganz gleich sind die beiden Extreme dann doch nicht, denn die Linken riechen ein bisschen besser, weil sie bei den häufigen Demonstrationen eine kostenlose Ganzkörperdusche genießen. Ach, wie niedlich, so eine herrliche, frische Abkühlung, sei es nun im Mai in Berlin oder in Stuttgart im September. Die Extremismuskeule bringt also sogar den Extremisten etwas. So tun sie stets ein gutes Werk. Und wenn sie mal einen schlechten Tag haben, kein Problem. Vermengen sie einfach alles und schon sind sie wieder gut drauf. Die Extremismuskeule, holen sie sie sich noch heute. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörer, mit Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass es aufgrund teilweise missverstandener Aussagen zu diesem Produkt einen aktuellen Rückruf gibt. Aber bleiben Sie doch bitte bei uns. In Kürze werden wir Ihnen die überarbeitete Extremismuskeule 2.0 vorstellen. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. In unserer Abschlussrubrik Wo herrscht Anarchie? Geht es jeden Monat darum, wo überall Anarchie herrschte. Wir schauten ganz genau hin und können es euch jetzt verraten. Der Weserkurier informiert über eine integrierte Gesamtschule in Euthen. Sie ist als demokratische Schule organisiert, sodass sich Eltern fragen, ob in den Klassenzimmern Anarchie herrsche. Darauf können wir antworten: Die SchülerInnen dort sind wohl schon mal auf einem ganz guten Weg. Die kleine Zeitung aus Graz nimmt für uns den Platz für alle in Judenberg unter die Lupe. Dieser scheint, ähnlich einem Teil des Alexanderplatzes in Berlin, ein sogenannter Shared Space zu sein, auf dem der Verkehr durch gegenseitige Rücksichtnahme anstatt durch Verkehrszeichen organisiert werden soll. Der dortige Bürgermeister sagt, dass auf dem Platz für alle aber doch keine Anarchie herrsche, denn es gelte die Straßenverkehrsordnung. Ja, richtig. Die ist wohl auch in Österreich nicht basisdemokratisch beschlossen worden. Im Übrigen fühlen sich Blinde an Shared Spaces oder Shared Places meist unsicher, passieren die meisten Absprachen der Verkehrsteilnehmenden doch via Blickkontakt. Da verwundert es, dass der Münchner Merkur schreibt, aus Sicht eines Blinden herrsche auf dem Weihnachtsmarkt Anarchie, auf dessen zahlreiche Barrieren und Weggabelungen sich Blinde nicht vorbereiten könnten. Aus St. Gallen erreichte uns die traurige Nachricht, dass ein Thurgauer Anarchieprojekt aufgegeben wurde. Das Tagblatt berichtet, dass seit 2002 die Kinobetreiber selbst entscheiden konnten, für welches Alter sie Filme freigeben. Weil die Kinos die Diskussion an der Kasse satt hätten, käme ihnen gelegen, dass es nun eine nationale Regelung bezüglich des Zutrittsalters gäbe. Schade, dass es die Thurgauer Kino-Community versäumt hat, ihr bisheriges sogenanntes anarchistisches Konzept zu überdenken. Ist es denn für alle Beteiligten sinnvoll, Personen einer bestimmten Altersgruppe kategorisch vom Sehen eines Filmes auszuschließen? Schließlich hören wir aus der Bürgercommunity lokalkompass.de, dass in Teilen von Französisch-Guayana Anarchie herrscht und dort das Militär hilflos zu sein scheint. Na, wenn das keine gute Nachricht zum Jahresabschluss ist. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und natürlich würden wir uns sehr freuen über Feedback, sei es nun Lob oder Kritik. Und natürlich über alle möglichen Ideen, die ihr habt, was wir vielleicht im nächsten Podcast bringen könnten. Schreibt uns dazu einfach an aradio-berlin@riser.net. Und wie gehabt findet ihr alle weiteren Beiträge und Sendungen auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Se me enreda el caracol, se me enrochan las pestañas. Ahora voy no ni a que guañes. Sin cara no tiene cara, sin la fava, come luz.